الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تع الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها أحدا، فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وأصحابه غيوث الندى وليوس العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. بودا مش بس من الإسلام مش قوسش مثل قوسس إسلامس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wahrlich, Allah gebührte Dank, ihm danken wir und ihm bitten wir um Hilfe und Vergebung. Und wir suchen Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala von unserem Übel und Missetaten. Wenn Allah recht leitet, der ist wahrlich recht geleitet. Und wenn Allah irre gehen lässt, für den wirst du keine Rechtleitung finden. Und ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt, die anbetungswürdig ist, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte und Prophet Allahs ist. Der mir teurer ist als mein Vater, meine Mutter, meine Seele und mein Besitz, hat sich für die Überbringung der Botschaft Allahs abgemüht, bis ihn der Tod ereilte. Und Allahs Wohlgefallen auf die rechtgeleiteten Khalifaten, Abu Bakr al-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan und all diejenigen, die ihnen folgen, bis kommende Stunde. Mein Thema ist heute Maqamatu al-Sa'imin, das heißt die Stufen der Fastenden. Wir leben in einem Monat, seine Tage sind kürzer, als man sich vorstellen kann. Allah hat sie so beschrieben. Und wenn du in diesem Monat lebst und den erlebst, wirst du merken, dass die Tage viel schneller vorbeigehen, als du dir vorstellen kannst. Oder als du erwartest. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَةً. Euch ist das Fasten, o ihr diejenigen, die Iman habt, euch ist das Fasten zur Pflicht geworden. Genau wie es denjenigen vor euch zur Pflicht geworden. Warum? Auf dass ihr gottesfürchtiger werdet. Es sind doch wenige Tage. Und in diesen wenigen Tagen werden die Satane eingesperrt, damit du die Möglichkeit hast, endlich mal aus der Dunkelheit zum Licht zu kommen. Damit du endlich mal deine Ibadah intensivierst. Damit du Allah seine Nähe spürst. In diesem Monat wird die Barmherzigkeit in großen Mengen herabgesandt vom Himmel. In diesem Monat gibt es Menschen, die vom Höllenfeuer befreit werden. Aber in diesem Monat gibt es Stufen für die Fastenden, über die wollen wir jetzt sprechen. Die erste Stufe, auf die der Mu'min, der Muslim, derjenige, der Allah liebt und seinen Prophet Muhammad s.a.w. liebt und seine Religion liebt und praktiziert, die erste Stufe, auf der er sich begibt in diesem Monat, ist, dass er diesen Monat liebt und sich innerlich darüber freut, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn verpflichtet hat zu fasten. Die Freude, Al-Mahabba. Und jeder von uns hätte sich eigentlich, jetzt ist es zu spät, ist schon fast vorbei, hätte sich Gedanken darüber gemacht, wie war es, als dieser Monat angekündigt wurde? Habe ich mich wirklich gefreut über diesen Monat? Obwohl ich nicht essen werde und nicht trinken werde und mein Magen wird knurren und ich darf mich meiner Frau nicht nähern, und viele Sachen werden verboten. Habe ich mich trotzdem gefreut auf diesen Monat? Wie war's? Habe ich angefangen, meinen Brüdern und meiner Familie zu gratulieren? Hat man es mir angesehen? Oder habe ich gesagt, inshallah geht das schnell vorbei. Mein Gott, diese Last. 30 Tage nicht essen, nicht trinken. Tarawih-Gebet die ganze Nacht. Oder habe ich mich wirklich darüber gefreut? Rasul gibt uns ein Hadith. Und dieser Hadith hat der Imam al-Bukhari und Muslim überliefert über Abi Huraira radiallahu anhu. Und dieser Hadith ist heiliger Hadith. Hadith und Qudsi. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Kullu amal ibn Adam lah illa al-Siyam. Jede Tat des Sohnes Adams gehört ihm, außer das Fasten. Es gehört mir und ich belohne. Aber lasst uns, bevor wir den Hadith weitergehen, uns mit diesem Satz von Allah subhanahu wa ta'ala, das Fasten gehört mir und ich belohne. Weißt du, wer dich belohnen wird? Allah, der Großzügige. Allah, der Barmherzige. Allah, der Wadud, der Liebevolle, der nicht nachtragend ist. Egal, wie wenig du gemacht hast, egal, wie viel du versäumt hast, als du es mit Liebe und mit Anstrengung getan hast, alles, was du konntest, Allah subhanahu wa ta'ala hat das angenommen. Weißt du, wer dich belohnen wird? Derjenige, dessen Vorräte niemals zu Ende gehen. Allah. Und dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, das Fasten ist ein Schutz. Und diesen Schutz spüren wir in diesem Monat. Wie viele von uns, der ist nicht in der Lage, der Sünde zu entkommen, in diesem Monat fühlt er sich befreit von dieser Sünde. Fühlt er sich befreit, immer zu glotzen, zum Haram zu schauen. Fühlt sich befreit davon, zu lästern und Schlechtes zu sagen, sich zu streiten. وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ. Sollte einer unter euch am Fasten sein, dann soll er la yaskhab wa la yarfuth. Er sollte nicht Übles reden, Schlimmes reden, Schlechtes reden, aber er sollte sich auch nicht streiten. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم عند الله يوم القيامة أحب. شوف, der Mundgeruch eines Fastenden ist bei Allah يوم القيامة lieber als der Misk. Als der Misk. وللصائم فرحتان. Dem Fastenden gibt es zwei Freuden. Die erste Freude, sein Essen. إذا أفطر فرح بفطره. Wer von uns freut sich nicht über das Essen? Noch 3 Minuten. Noch 2 Minuten. Noch 1 Minute. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ich freue mich auf das Essen. Es ist eine menschliche Sache. Rasul sagt, er freut sich über das Essen. Natürlich, wenn wir den ganzen Tag nicht gegessen haben, nicht getrunken haben, ich freue mich über das Essen. Und dann kommt diese Freude, sagt, und dann, wenn er sein Herr trifft, Allah, freut sich über die Belohnung, die Allah subhanahu wa ta'ala für ihn aufbewahrt hat. Siyam. Er freut sich. Und es gibt ein Hadith, und dieser Hadith ist bei Bukhari und Muslim, über Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu an, sagt der Prophet Muhammad sallam, und höre bitte mit deinem Herzen, nicht mit deinen Ohren. Man saama yawman fi sabilillah. بعد الله بينه ووجهه عن النار 70 خريفا. Wer einen Tag für Allah fastet, entfernt Allah subhanahu wa ta'ala sein Gesicht vom Höllenfeuer 70 Jahre. Du hast jetzt 30 Tage gefastet, die sind noch nicht voll, ha? 30 Tage mal 70, 2100 Jahre wurdest du von diesem Höllenfeuer entfernt. Ist das nicht eine Freude? Freut man sich nicht darüber? Subhanallah. Der Muslim, der seine Religion praktiziert und sie versteht und kennt, freut sich darüber, weil Ramadan ist gekommen, endlich mal. Subhanallah, ich ertrinke schon in den Sünden. Ich versuche rauszukommen. Diese Frau, die... Aber es kommt Ramadan. Wallahi, ich habe das erlebt. Es gab Leute, der hat eine Freundin. Wenn Ramadan gekommen ist, hat er gesagt, ich kann mit dir in Ramadan. Wir müssen Schluss machen. Nach Ramadan. Wallah. Uqsam billah. Guck mal, yani, er ist nicht in der Lage, Schluss zu machen für immer. Aber er sagte, in Ramadan kann ich nicht. Normalerweise hätte er sich wünschen können, dass das ganze Leben Ramadan ist. Damit er es schafft, von dieser Frau wegzukommen. Für das ist die Freude, dass wir uns freuen auf diesen Monat, dass ein Mu'min sich wirklich freut über die Gunst Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns diesen Monat möglich gemacht hat, dass wir zurück zu Allah kehren. Und er kennt diesen Hadith, As-Salawatul Khams, wal-Jum'atu ila al-Jum'a, mukaffiratun lima baynahun, idha jtunibatil kabair. Guck mal, die 5 Gebete am Tag und dann Freitag zu Freitag, wa Ramadanu ila Ramadan, Ramadan, wenn du nochmal fastest, löscht die Sünden, alles dazwischen, solange die großen Sünden nicht angefasst worden sind. Und dann freut man sich darüber. Wenn man sich gefreut hat über diese Sachen, kommt man automatisch auf einer zweiten Stufe und das ist die Stufe der Versäumnis. wenn ich merke, dass dieser Monat gekommen ist und wie fleißig ich geworden bin und dass ich die Sünden aus dem Weg gehe, merke ich, dass ich ein Mensch bin, der versäumt. Ich bin ständig nur am Versäumen. Ich bete nicht richtig. Wie viele von uns stehen auf in Fajr und beten? Wie viele von uns achtet darauf, jedes Gebet in der Moschee zu beten? Yani ich sage, es gibt ja Leute, die machen I'tikaf in der Moschee 10 Tage. Guck mal, subhanallah, nur in diesem Monat schafft er es, 10 Tage alle Takbirat al-Ihram hinter dem Imam zu verrichten. Ansonsten schafft das keiner. Und Sa'id ibn Musayyib, rahimahullah, man hat über ihn gesagt, 40 Jahre seines Lebens hat er keinen einzigen Gebet hinter dem Imam verpasst. Allahu Akbar. 40 Jahre seines Lebens hat er es nicht ein einziges Mal verpasst, hinter dem Imam zu beten. Wenn dieser Monat kommt, kommt die Freude, aber ich merke direkt automatisch, wie viel ich am Versäumen bin. Ich habe es vernachlässigt, in die Moschee zu gehen. Ich habe es vernachlässigt, im Fajr aufzustehen. Ich habe es vernachlässigt, den Koran zu lesen. Wie viele von uns beschäftigen sich täglich mit dem Koran? Koran ist ein ständiger Begleiter von ihm. Nicht nur in Ramadan, yalla, hol mal die Korane. Ey, wo ist mein Koran? Ey, Mama, Baba, wo ist unser Koran? Ich hatte doch 3 Stück. Fängt er an zu suchen. Dann merkt er, dass er am Versäumen ist. Auf der anderen Seite ist er dankbar dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn diesen Monat zur Pflicht gemacht hat. Und sage Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich verpflichtet hat, in diesem Monat zu fasten. Weil wenn es nicht Pflicht gewesen wäre, würde keiner von uns fasten. Würde kein einziger von uns fasten, vielleicht nur 2, 3 Stück. Also Allah subhanahu wa ta'ala, كَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَفْرِضُ عَلَيْنَا الصِّيَامَ لِيُنْعِمَ عَلَيْنَا. Allah subhanahu wa ta'ala verpflichtet uns zu fasten, damit es uns gut geht, damit unsere Stufen höher werden. Ansonsten schaffen wir das von selbst, kein wird das keiner schaffen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns so lassen würde, keiner würde es schaffen aus sich, von sich aus eine gute Tat zu verrichten. Aber Allah subhanahu wa ta'ala macht uns Angst mit dem Höllenfeuer, gibt uns Hoffnung und stellt uns auf der anderen Seite das Paradies mit der Belohnung. Ewige Glückseligkeit. Und dann merken wir, dass wir am Versäumen sind. Deshalb verstehst du, warum der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, وَعَلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْكُمِ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ. Sagte, ihr solltet wissen, ihr werdet nicht durch eure Taten ins Paradies gehen. Sagte, was ist mit dir, ja Rasulallah? Sagte, nicht mal ich, außer Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherzig. Er zeigt Barmherzigkeit. Nur so. Nur so. Die Versäumnis. Jeder von uns soll sehen. Guck mal, ein Aufruf von Allah subhanahu wa ta'ala. O ihr diejenigen, die Iman habt. Fühlst du dich angesprochen, wenn ich diese Eier lese? Ja, ayyuha alladhina amanu, fühlen wir uns angesprochen? Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Das ist die Versäumnis. Ist das Gebet, was ich jetzt bete, sollte ich jetzt sterben, wird das angenommen? Ist dieses Fasten, was ich jetzt gefastet habe, wenn ich sterbe, wäre ich glücklich, Allah mit diesem Fasten zu begegnen? Ist das, was ich sage und was ich tue, sollte ich sterben, bin ich bereit, Allah zu begegnen? Versäumnis. Deshalb, denk mal darüber nach, dass der Prophet Muhammad zu einem Mann sagte, er kommt in die Moschee. Assalamu alaikum, ya Rasulallah, wa alaikum salam. Allahu Akbar, er betet. Er betet. Wenn er fertig ist, steht er auf, sagt der Rasul, irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Es ging nicht darum, dass er einfach nur aufgestanden ist, Allahu Akbar steht. Es geht auch nicht darum, dass du nicht isst und nicht trinkst. Es geht darum, Haqiqatus Siyam, Haqiqatus Salah, dass du mit deinem Herzen betest und dass du das Fasten nicht nur nicht essen und nicht trinken. Dein Mund sollte fasten, deine Ohren sollte fasten, dein Herz sollte fasten. Die Versäumnis. Und wenn ich von der Versäumnis komme ich zu einer anderen Stufe, indem ich anfange, mit mir abzurechnen. warum bin ich muqassir? Yani ich habe einmal eine Frage gestellt, als ich über das Gebet gesprochen habe. Ich gesagt, derjenige, den ich betet, warum betet er nicht? Und ich frage mich jetzt auch mit der Abrechnung und Muhasaba, warum schaffe ich das nicht, zum Beispiel meinen Mund endlich mal zu halten? Muss ich über den reden und muss ich über den lästern und muss ich über den Fitna machen? Muhasaba. Abqariyul Islami Umar radiallahu anhu hat gesagt, حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. Du solltest mit dir abrechnen, bevor Allah, der Allmächtige, mit dir abrechnet. Und du solltest deine Taten wiegen, bevor du gewogen wirst, يوم القيامة. Und diese Muhasaba, wenig Leute tun das. Warum? Er verbringt seinen Tag, geht schlafen, wassalamu alaikum. Rasul sallam sagt, إذا أتيت مضجعك, wenn du schlafen gehst, توضأ وضوك لك الصلاة. Als wolltest du jetzt gebeten. Und dann leg dich auf der rechten Seite. Und nimm Zuflucht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und bitte um Vergebung, als wäre das deine letzte Nacht. Weil da kommt der kleine Tod und vielleicht stehst du nicht mehr auf. Al-Muhasaba. Und das, wir müssen etwas strenger mit uns sein. Wir müssen etwas strenger mit uns sein. Und viele von uns, wenn er ein bisschen gebetet hat, wenn er ein bisschen Koran gelernt hat, wenn er ein bisschen Ibadah gemacht hat, siehst du ihn überheblich den anderen gegenüber. Wal-Iyazu Billah. Ich trage jetzt islamische Klamotten, er kommt immer mit den Jeans beten. Ich habe ein bisschen Bart, er trägt gar keinen Bart. Ich komme mit Fajr, er kommt nicht. Ich verachte ihn immer. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, hat einen sehr schönen Satz gesagt, den sollte jeder sich merken. Sagte, rubba ma'asiyatin, awrathat zullan wa inkisara, khayran min ta'atin, awrathat izzan wa istikbara. Sagte, lieber eine Sünde, ich habe eine Sünde gemacht und habe Tauba gemacht und da, seitdem bin ich ein anständiger Mensch, ein bescheidener Mensch, ein Mensch, der sich schämt vor den Leuten, besser als wenn jemand gehorsam ist und immer überheblich ist unter den Menschen, unter den Muslimen. Jeder von uns sollte mit sich abrechnen. Und dann kommt die vierte Stufe und das ist einer der wichtigsten. Und die sollte eigentlich ein Begleiter für das ganze Leben, bis die Seele des Körpers den Körper verlässt, sollte dieser Sache sein. Und das ist At-Tauba. At-Tauba. At-Tauba bei den Gelehrten bedeutet Al-Raj'a, Al-Inaba, Al-Auba. Alles ist das, der gleiche Begriff. Taba, Fulan, also jemand hat Tauba gemacht, das heißt, jemand ist zurückgekehrt. Und ich sage, yani, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt zu mir, hör mal, Abu Jibril oder du, ich habe viele Sünden gemacht und ich bin so weit weg von Allah die ganzen Jahre gewesen. Kannst du mir helfen, Tauba zu machen? Kannst du ihm das beibringen? Können wir das? Kann ich jemand sagen, ich möchte den Weg zum Paradies? Kann ich ihm das zeigen? Oder werde ich sagen, ich bin selber noch auf der Suche. Tut mir leid, komm in 10 Jahren. Ich habe den noch nicht gefunden. Tauba, was ist Tauba? Ich mache doch gar keine Sünden. Warum? Weil er rechtfertigt das, was er tut. Es gibt eine schöne Geschichte von Bani Israel. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat gesagt, Hadithu an Bani Israel, fa'innahum qawmun fihimul ajaib. Erzählt über das Volk Israels. Es ist eine Gemeinde, die lange gelebt hat. Viele Propheten sind dahin gegangen, geschickt worden. Sie haben viel erlebt. Erzählt darüber. Ein Mann kommt zu einem Priester weinend, gebrochen im Herz. Sagte, du, ich möchte Tauba machen. Ich möchte meine Sünden loswerden. Kannst du mir helfen, eine Tauba zu machen? Der Gelehrte war schockiert. Zum ersten Mal in seinem Leben hörte das Wort Tauba. Was ist das? Keiner ist zu ihm gekommen. Das ist das erste Mal, dass jemand kommt und bittet um Tauba. Überlegte er nach, grübelte er, was soll ich ihm sagen? Während er sich so umdreht, guckte er dahin. Da lag ein Ast von einem Baum gefallen auf dem Boden, schon seit Jahren trocken. Kam ihm eine Idee im Kopf, der Priester. Sagte, nimm diesen Ast. Nach Hause, bete, faste, weine, bitte um Vergebung. Wenn es grün geworden ist, so hat Allah dir vergeben. Eine Idee. Der Mann nimmt die Worte des, des, du hast ihm Hoffnung gegeben. Ein Mensch ohne Hoffnung ist nichts. Er hat ihm Hoffnung gegeben. Wenn das grün geworden ist, Allah vergibt dir. Er nimmt den Ast, geht nach Hause, er betet, fastet, weint, steht in der Nacht auf, macht Sadaqat. Es ist immer noch trocken. Ein Monat vergeht, zwei Monate vergehen, drei Monate vergehen. La hawla wa la quwwata illa. Was soll ich machen? Aber er macht weiter. Und das ist, was wir brauchen. Viele von uns denken, ich habe Tauba schon gemacht. Dieser Mann hat nicht aufgegeben, hat weitergemacht. Er bittete weiter und weiter und weiter. Nach drei, vier Monaten, eines Nachts steht er auf, guckt, ist immer noch, also wir brauchen noch ein bisschen mehr. Wir müssen mehr Dua machen. Wir müssen noch mal ein bisschen mehr trainen. Wir müssen ein bisschen uns erniedrigen vor Allah subhanahu wa ta'ala, auf dass er uns vergibt. Steht er auf, betet er, ist müde geworden, legt sich hin zum Schlafen, wacht auf, möchte noch einmal beten, guckt, subhanahu wa ta'ala, ist es grün geworden. Nimmt diesen Ast, fliegt zum Priester, wirft den Ast auf den Boden, küsst die Hände von dem Priester, seine Füße, umarmt ihn, druckt ihn so fest, dass der Priester keine Luft kriegt. Was ist mit dir los? Was ist los? Sagte, guck mal, es ist grün geworden. Allah hat meine Bittgebete erhöht. Sagte, komm mal her, erklär mir, was du gemacht hast, dass ich von dir lernen kann. Subhan al-Malik. Wie kannst du als Muslim dein Leben leben und du machst keine Tauba? Du kehrst nicht täglich zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ich gebe dir eine Aya. Hör die mal an. Surat al-An'am sagt Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. الله أكبر. القرآن spricht zu meinen Dienern, die an meinen Zeichen glauben. Friede sei mit euch. Subhan al-Malik. Guck mal, der Mensch kommt. Er hat Angst. Er hat Sünden begangen. Nein, nein, Friede mit dir. Beruhige dich. Fühl dich wohl. Fühl dich in Frieden. Salamun alaikum. Dein Herr hat sich verpflichtet, barmherzig zu sein. Dein Herr hat sich verpflichtet, barmherzig zu sein. Sollte einer von euch eine Sünde begehen und dann macht er Tauba und kehrt zurück und tut Gutes, Allah ist allvergebend. Deshalb, wir kennen Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Deshalb leben wir dieses Leben. Im Volke Israels, und diese Geschichte habe ich sehr viel erzählt, aber noch einmal. Ein Mann hatte viele Sünden gemacht sein ganzes Leben. Aber er war vorher sehr rechtschaffen, hat viele Sachen gut gemacht. Einmal, irgendwann hat er aufgehört zu beten, nichts zu machen. Steht er morgens auf, guckt in den Spiegel, subhanallah, die Haare sind grau, die Falten sind viel im Gesicht geworden. Fängt er an zu weinen, sagt, subhanallah, was ist mit mir passiert? Diese ganzen Jahre, ohne Tauba, ohne das. Sagt er, oh Allah, sollte ich Tauba machen, nimmst du mich an? Sagt er, fragt, er redet mit seinem Herr. Oh Allah, wenn ich Tauba mache, wenn ich zu dir zurückkehre und die Sünde unterlasse, akzeptierst du mich? Nimmst du mich an? Da kam eine Stimme hinter der Tür, sagte sie, Ahbabtana fa ahbabnak, Taraktana fa taraknak, Asaitana fa amhalnak, Wala irraja'ta ilayna laqabilnak. Als du uns geliebt hast, haben wir deine Liebe erwidert. Und als du gehen wolltest, haben wir dich gehen lassen. Und als du Sünden begangen hast, haben wir dich gehen lassen. solltest du vorhaben, zurück zu uns zu kehren, du bist willkommen. Du bist willkommen. At-Tauba. At-Tauba. Und das ist ein Monat, in dem der Mensch Tauba macht, in dem er zurück zu Allah kehrt, in dem er die Sünde unterlässt, in dem er sich frei macht für Allah subhanahu wa ta'ala. Und die erste Bedingung bei den Gelehrten zu Tauba, die Unterlassung der Sünde. Du musst unbedingt die Sünde unterlassen, es geht nicht anders. Ich würde dir gerne was anderes anbieten, aber es geht nicht. Du musst die Sünde unterlassen. Vom Halal, vom Haram zum Halal, von Schirk zu Tauhid, von Zweifel zur Gewissheit, vom Lügen zur Wahrheit, vom Betrügen zur Anständigkeit und Wahrhaftigkeit. Es gibt nichts anderes. Unterlassung der Sünde. Und die Gelehrten sagen, المستغفر من الذنب وهو قائم عليه كالمستهزئ بربه والعياذ بالله. Derjenige, der um Vergebung bittet, während er immer noch in der Sünde am Schwimmen ist, als würde er über Allah spotten. Unterlassung der Sünde. Das zweite, An-Nadam. Wan-Nadamu Tawbah. Dass du Reue zeigst. Makhul al-Shami hat gesagt, إذا أنت لم تبكي على ذنوبك فَمَنْ يَبْكِي لَكَ عَلَيْهَا مِنْ بَعْدِكَ. Makhul al-Shami sagt, wenn du nicht in der Lage bist, über deine Sünden zu weinen, wer soll für dich da weinen? Hast du jemanden gesehen, dass er jemand engagiert hat, indem er gesagt hat, weinst du bitte für mich? Und Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sagt, wenn du nicht in dieser Dunya über deine Versäumnisse und deine Sünden weinst, sei dir sicher, am Ende der Tage wirst du weinen. Dann kannst du es dir aussuchen, in dieser Dunya oder in der Akhira. Und wir wissen nicht, wir Muslime, wie viel die Träne bei Allah bedeutet. Eine Träne kann dich Yawm al-Qiyamah vom Höllefeuer retten. Aynani la tamassahum an-nar, aynun bakat min khashyatillah, wa aynun batat tahrusu fi sabilillah. Zwei Augen wird das Höllefeuer nicht erfassen. Ein Auge weinte aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und ein Auge blieb wach für Allah subhanahu wa ta'ala. An Jailan ibn Farwa, rahimahullah, qala qara'tu fi mas'alati Dawud alayhi salam, qala ilahi, ma jaza'u man baka min khashyatik hatta tasila ad-dumu'a ala wajnatayh. Qala jaza'uhu an uharrima wajhahu ala lafh an-nar wa an u'amminahu yawm al-faz' al-akbar. Jailan ibn Farwa sagt, ich habe gelesen, die Frage von Dawud, die er Allah gestellt hat. Was hat er gestellt? Sagt Dawud, oh mein Herr, was ist die Belohnung von demjenigen, der weint aus Furcht vor dir, bis die Tränen über seine Wangen laufen? Sagte, seine Belohnung ist, dass er dem Höllenfeuer verboten wird und dass er am Ende der Tage keine Angst braucht. Er muss keine Angst haben. Tränen. Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, wie bei Haqif al-Shu'ab, hat gesagt, لأن أدمع دمعة من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. Auf das ich eine Träne für Allah vergieße, aus Furcht, ist es mir lieber als was? Als 1000 Dinar zu spenden. Weil Tränen sind nicht mit Geld zu kaufen. Und alle kennt bestimmt diesen berühmten Hadith, das Al-Bukhari und Muslim überliefert hat, über Abi Huraira radiallahu an, في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. Sieben werden unter dem Schatten Allahs kommen يوم القيامة. Unter ihnen ein Mann. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. Allahu Akbar. Ein Mann gedenkte Allah in Einsamkeit, so kamen ihm die Tränen. Die Trauer, dass ich Allahs Grenzen gebrochen habe. Die Trauer, dass ich so lange weit weg. Und subhanallah, es gibt manche Gelehrten, die sagen, die Tauba muss zweimal gemacht werden. Tauba, dass ich die Sünden gemacht habe und Tauba, dass ich so lange gebraucht habe, bis ich zurückgekommen bin. Und der dritte, dass du dir vornimmst, nie wieder zu dieser Sünde zu gehen, geht nicht anders. Kennst du diese Ayah? Sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Zumar. Und ich sage immer Alhamdulillah, dass wir einen Koran haben, der uns immer glücklich macht. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونكوك مال دي آية زغط الله سبحانه وتعالى او إيه ماين دينا دي ماسلوس كوك مال ماين دينا او الله دو غفس مش und du sagst ich bin dein Diener obwohl ich versäume obwohl ich nicht richtig bete und nicht richtig faste und unehrlich bin. Du rufst mich mein Diener. Ali ibn Abi Talib hat immer gesagt, und das, was mich voller Stolz und Glücklichkeit, also glücklich gemacht hat, dass du gesagt hast, ja Allah, und meine Diener. Meinst du mich, ich bin dein Diener? Dieser Geschöpf? Subhanallah. Ihr solltet an der Barmherzigkeit Allahs nicht zweifeln. Allah vergibt alle Sünden, außer Schirk, damit wir wissen. Er ist allvergebend, subhanahu wa ta'ala. Und der vierte Punkt, inshallah, der vierte Punkt ist einer der schwierigsten Punkte, bei denen die Muslime anscheinend am Schlafen sind. Und das wird ihnen Yawm al-Qiyamah im Weg stehen. Irja'u al-Huquqi ila ashabiha. Noch einmal. Irja'u al-Huquqi ila ashabiha. Dass du die Menschen, die du unrecht behandelt hast oder ihnen was weggenommen hast, dass du es zurückgibst, bevor Allah subhanahu wa ta'ala es von dir wegnimmt. Hadith Muslim über Abi Huraira radiallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. Wisst ihr, wer pleite geht oder pleite gegangen ist? Und sagt derjenige unter uns, der pleite gegangen ist, der hat kein Dirham, kein Geld und er hat keinen Besitz. Also hat alles verloren. Sagte, المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج. الله أكبر. Derjenige, der pleite gegangen ist, kommt يوم القيامة aus meiner Gemeinde. Er hat صلاة, Gebet, حج, gefastet und زكاة gegeben. Das heißt, er hat alle Erkane im Islam mitgebracht. Aber was ist sein Problem? فقد شتم هذا. Er hat den beleidigt, fertig gemacht. وضرب هذا. Er hat den geschlagen. وسفك دم هذا. Er hat den bluten lassen. وأكل مال هذا. Er hat das Geld von demjenigen nicht mit Recht weggenommen. فيؤخذ من حسناته. Seine guten Taten, mashallah, er freut sich darüber. Der nimmt und der kriegt und der kriegt und der kriegt. فإذا فنيت. Das heißt, er hat keine gute Hasanat mehr, keine gute Taten. Nimmt Allah subhanahu wa ta'ala von ihren schlechten Taten und gibt ihm. فَتُطْرَحُ عَلَيْهِ. Das, er kriegt die und dann wird er ins Höllenfeuer geworfen. Haben wir nicht gehört, dass Allah, der Rasul sallam hat gesagt, eine Frau wurde gequält im Höllenfeuer wegen einer Katze? Sie hat sie eingesperrt. Hat ihr wenig, die hat sie weder freigelassen, noch hat sie ihr zu essen und zu trinken gegeben. Aber was meinst du, wenn du einen Menschen sperrst? Du heiratest eine Frau und diese Frau sieht von dir nur Übles. Wie willst du das rechtfertigen, Yawm al-Qiyamah? Dein Vater, deine Mutter. Guck mal, Akbar al-Kabair, einer der schlimmsten Sünder, sagte Rasul sallam. بكاء الوالدين من العقوق. Dass deine Eltern weinen, weil du Unrecht getan hast. Stell dir mal vor. Wie willst du Allah begegnen mit diesem Unrecht? Deshalb, ich sage immer, viele kommen, die fragen, sag, ich habe Tauba gemacht, ich habe vorher geklaut, du musst das Geld zurückgeben. Es gibt nichts anderes. Subhanallah, al-Mu'min, ich sage immer, Alhamdulillah, al-Mu'min, Mu'min. Eine Frau ruft mich an, letzten Donnerstag. Und Allah ist mein Zeuge, es ist eine wahre Geschichte. Sagt zu mir, Bruder, ich habe eine Frage. Ich sage, Tfaddali. Sagte zu mir, vor 17 Jahren, hört mal zu, 17 Jahren, war ich beim Zahnarzt und wurde ich behandelt. Aber ich habe die Rechnung nicht bezahlt. Ich möchte dieses Geld zurückgeben. Was rätst du mir? Was soll ich machen? Es sind 400 Euro. Und ich habe andere Leute gefragt, von der Familie und Verwandten, die haben gesagt, wenn du jetzt zu dem gehst und möchtest das Geld zurückgeben, er wird dich verklagen und er möchte Zinsen, dann wirst du anstatt 400 Euro vielleicht 40.000 Euro bezahlen. Das ist die Meinung von dem, die ihren Iman im Keller gelassen haben. Habe ich gesagt, du gehst dahin, gibst das Geld und vertraue nur auf Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt unter uns Leute, Mukhazirin. Du willst Ta'a machen und die machen dich schwach. Die wollen dir die Dunya unter den Füßen legen. Und diese Dunya, innama dunya khayalun batilun sawfa yafut. Laysa lil insani fiha ghayra taqwa Allahi qut. Diese Dunya ist ein trügerischer, so ein Schein, so ein Vorhang. Irgendwann wird das fallen und dann wirst du die Wahrheit erkennen. Das Einzige, was du aus dieser Dunya mitnehmen kannst, ist Taqwa, Allah zu fürchten. Taqwa zu vollziehen, Allah gegenüber, subhanahu wa ta'ala. Eine schöne Ermahnung. Ein Mann war unterwegs, Reise. Nicht so wie wir am Auto und Flugzeug, zu Fuß, Reise. Ein Tag, zwei Tage, vier Tage. Sein Essen ist zu Ende, sein Wasser ist zu Ende. Ist am Verhungern, die müde. Irgendwann fand er Leute in einem Zelt. In einem Zelt. Sagte, Assalamu alaikum, kann ich heute Nacht bei euch bleiben? Und ihr gebt mir zu essen und zu trinken? Tfaddal, ahlan wa sahla. Hatte gegessen, getrunken, der Mann hat sich hingelegt. Er ist nicht mehr aufgestanden. Ja, flan, morgens, die wollen weiterziehen. Steh auf, wach auf. Kein Zeichen vom Leben. Haben sie gesagt, okay, lass ihn schlafen. Haben sie ihr Zelt zusammengebaut, sind weg. Ist aufgestanden, die Sonne voll in seinem Gesicht. Guckt, wo sind die Leute? Alleine steht er da. Guck mal, was er sagt. Sagte, Subhanallah, hatha mathalu dunya, man ghuttiya biha, fahuwa al-uryan. Sagte, Subhanallah, das ist genauso wie mit der Dunya. Wer sich damit zudeckt, das heißt, er zieht die Dunya, der Akhira, wird am Ende als nackt dastehen. Nackt dastehen. Guck mal, was für eine schöne Ermahnung. Hatha mathalu dunya. Das ist die Dunya, die du verehrst. Deshalb, Rasul hat gesagt, Musnad al-Imam Ahmad, rahmahullah, Hadith, sahahahu Shaykhuna al-Albani, rahmahullah, sagte Rasul sallam, ينصب للعبد يوم القيامة ثلاث دواوين ديوان لا يعبأ الله به وديوان لا يغفره الله أبدا وديوان لا يتجاوز الله عنه. Drei Verhandlungen يوم القيامة. Eine Verhandlung ist bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht so streng. Warum? ظلم العبد لنفسه. Du mit dir selbst. Du hast deine Gebete nicht richtig gebetet. Du hast dein Wudu nicht richtig gemacht. Allah vergibt das. So streng wird das nicht sein. Eine Verhandlung, die wird niemals vergeben und das ist Schirk. Und das wissen wir. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Und die dritte Verhandlung, Zulmul Ibad, Menschen Unrecht zufügen. Auch wenn das kein Muslim ist. Das, was die Muslime nicht verstehen. Und das ist eigentlich die Großartigkeit des Islams. Dass du niemand Unrecht tun darfst. Und diese Leute werden ihre Rechte zurückgeben. Rasul sallam sagt, لَتَرُدُّنَّ الْمِخْيَةَ وَالْمَخِيطَ. Kennst du eine Nadel und nur einen Faden? Wenn du das ohne Recht weggenommen hast, das wirst du zurückgeben, Yawm al-Qiyam. Warum? Allah ist sein Name Al-Adl, der Gerechte. Was bedeutet das? لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ. Was bedeutet das im Koran? Heute gibt es kein Unrecht. Jeder kriegt das, was ihm zusteht. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß ganz genau, wie er das von dir wieder zurückgibt. Also mach das heute und leg dich hin und befrei dich von diesen ganzen Sachen, damit du Yawm al-Qiyamah inshallah gut und schnell über diese Brücke kommen kannst. Und am Ende, das Letzte, wenn wir über diese Themen gesprochen haben, kann nur, wenn man diese ganzen Sachen durchgegangen ist, nur eine Sache erfolgen. Wa hiya taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ich diese ganzen Stufen durchgegangen bin, dann gibt es nur ein einziges Ergebnis, dass ich gottesfürchtig geworden bin. Und das ist die Frucht, die ich trage in diesem Monat von Ramadan. Hat er nicht gesagt, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, auf dass ihr gottesfürchtiger werdet? وَالتَّقْوَى هِيَ جِمَاعُ كُلِّ خَيْرٍ. التَّقْوَى, wer Allah fürchtet, er weiß ganz genau, das ist das Beste, was er tun kann. Sich und seine Familie und seine Angehörigen vom Höllenfeuer zu bewahren. Und das ist, was wir brauchen. Hast du dir was vorgenommen nach Ramadan? Wie soll es aussehen? Hast du dir was vorgenommen, Bruder? Schwester, die ihr vielleicht dir zuhört, hast du dir was vorgenommen für Ramadan? Oder sagen wir, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns leben lassen, damit wir den nächsten Ramadan erleben, damit wir weiter Gutes machen. Die Taube bedeutet, dass ich nicht aufhöre, dass ich weitergehe. Das ist die Taube. Und am Ende, viele von uns fragen sich, wie soll ich merken, dass ich Taube gemacht habe oder dass meine Taube angenommen wird? Ich sag's dir, in dem Moment, wenn du anfängst, die Sünde zu hassen und die Ta'at, das Gehorsam Allah gegenüber zu lieben, dann bist du auf dem besten Weg. Aber wenn die Sünde immer noch in dir brennt und du läufst dahinter und tust Mögliches, damit du das erreichst, dann bist du auf dem falschen Weg. Dann musst du wieder von neu an Taube machen, weil deine Taube keine richtige Taube ist. Keine richtige Taube ist. Und wir sollten auch nicht den Koran verlassen. Rasul sallallahu alaihi wasallam wird sich beschweren, Yawm al-Qiyamah, wie Surat al-Furqan. Inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Sie haben den Koran vernachlässigt. Die wollen den nicht haben. Und ich will auf dieses Thema nicht lange eingehen, weil Ibn al-Qayyim hat fünf Formen von Vernachlässigen erwähnt, rahimahullah ta'ala. Aber das ist das Thema, was ich sagen wollte, dass wir in diesem Monat in bestimmten Stufen wechseln, von einer Stufe zu den anderen. Und wir sollten diese Stufen vor Augen halten. Und ich sage, derjenige in diesem Monat, Allah subhanahu wa ta'ala ihn vom Höllenfeuer befreit hat und Allah subhanahu wa ta'ala hat sein Iman gestärkt und ihn von der Dunkelheit in das Licht geführt, soll Allah dafür danken und er sollte aber nicht überheblich werden. Und derjenige, der diese Zeit nicht ausgenutzt hat, um Tauber zu machen, um sich zu ändern, um seinen Charakter zu schulen, um ein besserer Muslim zu sein, kann er nur eins tun, Allah bitten, dass er ihn am Leben erhält und ihm die Möglichkeit gibt, Tauber zu machen, bevor er stirbt. Und glaub es mir, der Tod kommt schneller, als du denkst. Der Tod kommt manchmal viel schneller, als du denkst. Und das wissen wir. Nur das Problem, wir schieben das einfach immer vor den Augen, vor den Augen. Sein Vater ist gestorben. Ah, es ist sein Vater. Sein Bruder ist gestorben. Ah, es ist sein Bruder. Weißt du, mein Sohn, ich, ne, aber das ist weit weg von uns. Und plötzlich siehst du das vor deinen Augen. Wallahi, der Prophet Muhammad sallam, Hadith al-Bara ibn Azib, sagte, wir waren unterwegs auf einem Begräbnis, dann haben wir den Toten begraben. Und der Rasul sallallahu alaihi wasallam hat sich hingesetzt, er hat geweint, bis er den Boden nass gemacht hat. Und dann guckt er zu uns weinend und sagte, Ya ikhwani, limithli hadha fa'a'iddu. Sagte, oh meine Brüder, für sowas sollt ihr euch bereithalten. Für sowas. Bist du bereit zu sterben? Bist du bereit, jetzt von dieser Dunya wegzugehen? Wallahi, jeder von uns würde das wiederholen, Rabbi rji'un. Oh Allah, schickt mich zurück, ich bin noch nicht fertig. Die Wohnung ist nicht nur nicht bezahlt und meine Schulden und ich habe dem und ich möchte mich bei meinen Eltern entschuldigen und meine Mutter, ich habe ihr Unrecht getan. Oh Allah, wenn ich jetzt sterbe, gehe ich in die Hölle. Wal'iyadhu billah. Also lass mir vielleicht erstmal noch 10 Jahre, 20 Jahre, damit ich erstmal wieder Gutes tue. Kalla. Keineswegs. Du wirst nicht mal eine Sekunde länger leben, als das, was für dich vorbestimmt ist. Dann nutze diese Situation und nutze diese Zeit. Und der Hakim hat fi Mustadrakihi ala Sahihain ein Hadith überliefert, in dem er gesagt hat, 5 Dinge solltest du ausnutzen, bevor andere eintreten. Deine Jugend vor deinem Alter solltest du ausnutzen. Jetzt, der Jugendliche soll seine Nashat ausnutzen und deine Gesundheit vor deiner Krankheit und dein Reichtum vor deiner Armut. Wie viele von uns hat heute Geld und er ist jung und so, anstatt sein ganzes Geld in einem Auto zu stecken? Warum geht er nicht und macht der Umrah? Warum geht er nicht und macht der Hajj? Warum macht er nicht eine Sadaqa, damit seine Sünden gelöscht werden? Dein Reichtum vor deiner Armut und deine Freizeit vor deiner Beschäftigung und dein Leben vor deinem Tod. Und keiner von uns wird durchkommen, wie Tirmizi überliefert hat über den Propheten Muhammad sallam, لَنْ تَزُولَ قَدَمَا عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعَ. 4 Dinge wirst du gefragt, bevor du überhaupt durchkommst. عَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَهِ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا عَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَبْلَهِ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَفْنَهِ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهِ وَفِي مَا أَنْفَقَهِ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمَلَبَهِ. Du wirst gefragt nach deinem Leben allgemein Und dann gibt es insbesondere eine Frage nach deiner Jugend. Wie hast du? Wie war deine Jugend? Und dann über dein Geld. Subhan al-Malik. Zwei Fragen. Wo hast du das Geld her? Halal? Für was hast du es ausgegeben? Auch halal? Sachen, die Allahs Zufriedenheit erlangen oder Sachen, die Allahs Zorn auf dich bringen? Und dann wirst du nach deinem Wissen gefragt. Was hast du mit diesem Wissen gemacht? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Fragen leicht machen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in diesem Ramadan zu denjenigen zählen, die von diesem Höllenfeuer befreit werden. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala die islamische Gemeinde zusammenführen, dass die Herzen zusammenkommen. Es gibt im Islam nicht der ist, der kommt aus diesem. Wir sind Muslime. Wer la ilaha illallah sagt, Muhammad Rasulullah, ist mein Bruder, egal wo der herkommt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Gemeinde des Islams wieder zusammenführen und zusammen stärken und dass wir zusammenhalten. Und vergisst nicht, wir haben vielleicht am Dienstag ist Eid oder am Mittwoch, Allahu A'lam, aber vergisst auch nicht Bittgebete für eure Brüder in den islamischen Ländern. Es gibt Leute, während wir hier sitzen und uns gut geht, die haben kein Dach über den Kopf, die sind vielleicht eingesperrt, Allahu A'lam. Bittet auch Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ihnen diese Schmerzen und diese Last leicht macht. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك واسمحوا لي يعني بارك الله فيكم